ますと、die ergreifendste Stelle, questi che meina menon fiani viso, la bocca mi bacio, tutto tremante, Symbole, ach, Symbole, ohne Keuschheit, ohne Keuschheit, du bist der wahre Galeotto und endest in der Hölle. Bei diesen Worten denk ich weiß nicht wie, an die Musik der Oper. Oh, du mein Mozart, la bocca mi bacio, tutto tremante, hier müssten mir die Flöten girren, die Gamben stöhnen. Wie komm ich fort? Das Tor ist zu, der Schneider hält den Schlüssel. Anknüpfen ist leicht zuweilen, loskommen oft unmöglich. Questi che bei der Männern via di viso, la bocca mi bacio, tutto tremante. Frauen kaufen Hintertüren, ein Mann hat seinen Degen, addio. Alle Otto vol libro.